Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 43, Vers 19. Seht hin, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott segne dieses Wort. Kannst du es sehen? In diesem Bibelvers hier aus dem Alten Testamentbuch Jesaja lernen wir mehr über, was es bedeutet, wie Gott uns in unsere Herzen spricht. Also, dass wir etwas sehen können in und durch unsere Herzen. Und wichtig ist zu verstehen, ist, dass eben wir, die wir uns eben Christus zuwenden, manchmal oder auch oft gar nicht wahrnehmen, dass Gott etwas Neues in und durch uns erreichen will und bewirken will. Und wir tun gut daran, zu verstehen, dass das eben eine Einladung ist, uns Christus zuzuwenden, also Gott zuzuwenden und nicht abzuwenden. Ja? Und wichtig ist hier, dass wir eben die Versprechung, die Gott macht, eben wahrnehmen können. Und hier eben auch diese Wahrnehmung, wir, die wir uns Jesus Christus zuwenden und unserer persönlichen Beziehung mit Christus wachsen, dann verstehen, dass es nicht so einfach ist. Ja? Sobald wir als treue Sünder zu Jesus Christus kommen und er uns durch den Heiligen Geist besiegelt und wir ein für alle Mal erlöst sind und beginnen, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus zu wachsen, dann ist es oftmals gar nicht so einfach, ja, denn wir sind eine neue Schöpfung, wir sind eine neue Kreatur, wir haben ein neues Wesen, wir sind ein neues Wesen, nämlich Christus in unseren Herzen. Und ich würde euch einladen, nochmal in den ersten Petrusbrief zu gehen, Kapitel 4, Vers 12. Ja, ich lese mal hier aus der Lutherbibel 1984, erster Petrusbrief im Neuen Testament. Kapitel 4, Vers 12. Ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames. Gott segne dieses Wort. Und wir haben hier eben auch die Ermutigung, dass wir ausharren, ja, in schwierigen Situationen oder wenn wir ja als Christen verfolgt werden. Oftmals, das kann eben so sein, dass es eben uns vorkommt, dass etwas Seltsames ist. Und unser neues Wesen ist nicht so einfach. Das dauert auch manchmal eine Zeit, dass wir überhaupt verstehen, dass es Christus ist, der in unseren Herzen wirkt. Und das macht uns Mut, das eben hier zu verstehen. Aber letztendlich, wie auch hier dann wieder zurück bei Jesaja ist es unser Herrgott, der unseren Weg bereitet, also in der Dürre, in der Wildnis, in der Wüste, Wasser springen lässt sozusagen. Ja, der Heilige Geist wirkt in und durch uns, in unseren Herzen und unser Herrgott hilft uns, diese Veränderung als Christen wahrzunehmen und uns zu stärken, besonders in Zeiten der schwierigen Zeiten. Ja? Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, dass wir es sehen können, nämlich dass dein Herz uns zugewandt ist und dass du etwas vorhast in unserem Leben, was auch immer das sein mag. Wir wissen das oft nicht und manchmal ist es auch so, dass du eine bestimmte Zeit brauchst oder einen bestimmten Zeitrahmen hast. Ja, nicht nur oft, sondern immer. Du hast immer einen persönlichen Zeitrahmen und Plan für jeden Menschen, der zu dir kommt als reuiger Sünder. Und hilf uns bitte, lieber Jesus, dass wir es sehen können, was du vorhast. Dass unsere Herzen dir zugewandt bleiben und von deinem Herz zu unserem Herzen, dass du uns ins Herz sprichst, was du vorhast in unserem Leben. Wir danken dir und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran. Die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.